das Wort auch benutzt. Genu, auf geht's. Diese M, 49, Hausfrau. Lise ist fast 50 und schon lang nicht mehr beglückt. Sie plant das Klimakterium, das macht sie ganz verrückt. Sie flucht nur noch und schimpft und schreit und jedes krumme Holz. Der Haushalt ist ihr Machtbereich und darauf ist sie stolz. Ihr Ehemann, der Friedrich, hat schon lang nichts mehr zu sagen. Well, jetzt kommen wir zum Söhnchen der Familie Motz, Christoph. So Spitzer Knopf ist das. Ja, so promiskuitiver. Holt alles.